Der Anarchismus als politische und soziale Bewegung ist eine recht vielfältige Erscheinung. Darum kann man eigentlich von dem Anarchismus auch nicht reden, wie wir heute zeigen wollen, indem wir auch auf die Unterschiede und Widersprüche zwischen den anarchistischen Theoretikern eingehen. Zu diesem Zweck haben wir drei klassische Anarchisten ausgewählt, wie Peter das gerade schon dargestellt hat, und werden daran auch die Entwicklung der anarchistischen Geistesgeschichte nachzeichnen. Uns persönlich ist es dabei sehr wichtig zu prüfen, inwieweit die im Folgenden vorgestellten Konzepte einer Theorie des Kapitalismus und seiner Überwindung angemessen sind. Wobei unsere Perspektive eine umfassende Emanzipation und eine kritische Theorie der Gesellschaft ist. So, hallo auch von mir. Ich bin Tammo. Ich will ganz kurz was sagen, wie wir methodisch vorgehen in dieser Sendung, wie wir uns gedacht haben. Und zwar wollen wir methodisch dabei so vorgehen, dass natürlich einem Radiomagazin begrenzten Sendezeit angemessen wird es demnächst sehr schematisch gehen. Jeweils einer von uns wird in drei Hauptblöcken zuerst die Theorie eines anarchistischen Klassikers vorstellen und der andere zu dessen Überlegungen Stellung nehmen und wo nötig diese auch kritisieren. Die Sendung und damit also auch die Vorstellung Kritik der klassischen Anarchisten wurde von uns beiden konzipiert. Das heißt, trotz teilweise unterschiedlicher Betrachtungs- oder Herangehensweisen an anarchistische Texte folgt das Vortragen absichtlich im einfachen Wechsel. Den Anfang machen wir nach dem ersten Lied mit dem mutualistischen Anarchismus und Pierre-Joseph Proudhon. Das erste Lied ist von den berühmten Tonscheinescherben, ein Klassiker aus den 70er Jahren, Keine Macht für Niemand. Keine Macht für Niemand, eine Parole des Anarchismus aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der Anarchismus selber als politische Bewegung ist natürlich wesentlich älter. Als sein Urvater wird häufig der französische Philosoph Pierre-Joseph Proudhon bezeichnet. Dieser lebte von 1809 bis 1865. Seine Lieblingsparole, sein markantester Satz, lautet Eigentum ist Diebstahl. Damit umreißt er sehr gut seine Sicht auf Kapitalismus und seine Kritik daran. Das Schlimme für Proudhon ist im Wesentlichen das Privateigentum an Produktionsmitteln. Er geht sogar so weit, dass er vor allem die Eigentümer selbst kritisiert, wie folgendes Zitat deutlich macht. Der Eigentümer, der weder durch sich noch durch sein Instrument irgendetwas produziert und Produkte im Tausch für nichts erhält, ist entweder ein Schmarotzer oder ein Räuber. Dieses Zitat zeigt auch sehr gut seine Affinitäten zum Antisemitismus, auf die wir an dieser Stelle aber nicht weiter eingehen können. Aus seiner Kritik heraus entwickelt er auch seine Utopie für das, was er als Anarchie bezeichnet. Konkret gesagt als mutualistische Anarchie. Für ihn sollen die Produktionsmittel nicht das Privateigentum sein von Kapitalisten, sondern sie sollen der Besitz von einzelnen Kleinproduzenten werden. Sein Ideal ist dabei eine handwerkliche, familiäre Produktion, wo jeder Mann, vor allem Männer für Proudhon, in seiner eigenen Werkstatt Waren produziert. Den Austausch dieser Waren soll eine sogenannte Tauschbank organisieren. Die einzelnen Kleinproduzenten übergeben ihre Produkte an diese Tauschbank und diese vergibt Wertgutscheine, die der gesellschaftlich durchschnittlichen Herstellungszeit entsprechen. Mit diesen Wertgutscheinen kann dann scheinbar ganz ohne Geld gegen andere Waren getauscht werden, immer über das Instrument der Tauschbank. Seine Entwicklung hin zu dieser anarchistischen Gesellschaft, über die Tauschbank vergesellschaftet ist und in der der Staat ganz von alleine absterben soll, beschreibt Proudhon als eine Form der ökonomischen Evolution. Für ihn kann dieser Prozess im Einklang mit der Verfassung und den Gesetzen stattfinden, wie er in folgendem Zitat ausführt. Mein Bankprojekt war nichts anderes als eine Erklärung, dass die Staatsgewalt das Recht zur Existenz verloren habe. Ich schlug eine Entwicklung vor, deren Gelingen zur Folge gehabt hätte, dass die ganze Regierungsmaschinerie allmählich beseitigt worden wäre. Und zwar ausdrücklich im Einklang mit der Verfassung und den Gesetzen. Soweit zu Proudhonscher Kapitalismuskritik, seiner Utopie und seiner Revolutionsvorstellung. Die Kritik daran übernimmt nun Tammo. So, ich will nun versuchen, kurz darzulegen, was meines Erachtens die Fehler von Proudhon sind, sowohl seine Analyse, als auch dann natürlich zwangsläufig das, was er daraus meint, ableiten zu können. Und zwar denke ich zuerst, es spricht eine Art Sozialneid aus ihm heraus, und zwar ein Sozialneid gegen die Eigentümer. Ich denke, das wäre vielleicht möglich, ohne jetzt in vor allem psychologische Details zu gehen, das man auch ziemlich oft antrifft, eine Motivation, dieses, was Alex vorgestellt hat, dieses Privateigentum, diese Kritik am Privateigentum vorzutragen, quasi dieses in das Zentrum seiner Kritik zu stellen. Das A natürlich der geschichtlichen Situation geschuldet, aber B eben auch der Neid gerade eben kleinerer, dörflicherer Gemeinschaften gegenüber denjenigen, denen es etwas besser geht. Dafür spricht für mich einmal, es gibt für ihn keine Kritik der Produktionsverhältnisse und somit auch keine Kritik der Arbeit. Für ihn gibt es eben nur eine feststehende, zwar schon immer dagewesene Arbeit, die wird immer von Menschen verrichtet. Das Schlimme bei ihm ist eben nur, wer diejenigen sind, die Mittel besitzen, mit denen man eben unter Hilfenahme der Arbeit dann Dinge herstellen kann. Und diese quasi, dieses Herstellen für sich genommen, dieses Arbeiten existiert bei ihm fast überhistorisch sozusagen. Es gibt es also schon immer, nur quasi jetzt im Kapitalismus in seiner Phase, wo es ist, gibt es eben wenige Leute, die bestimmte Produktionsmittel besitzen und so quasi die kleinen, vor allem eben dörflich und handwerklichen Produktionsgemeinschaften an ihrer Entfaltung stören. Ganz klar ist dann eben auch, was ein Ideal ist daraus, nämlich das Ideal des gerechten Tausches. Das findet sich auch ganz oft, nicht nur bei Proudhon, aber da wohl als erstes, nicht nur anarchistischen Bewegungen, bei ganz vielen utopischen Vorstellungen, dass das quasi das Ideal ist, was es anzustreben gilt. Das heißt, dass alle gerecht miteinander tauschen. Das heißt, wie gesagt, nochmal die Verhältnisse, in denen Dinge hergestellt werden, in denen Menschen überhaupt gezwungen werden, Sachen zu tauschen, die kommen noch nicht mal bei ihm vor. Und dann, da hat Alex auch darauf hingewiesen, das kann man nicht näher erläutern, aber wichtig ist es mir nochmal, und da ist auch ganz, ganz klar die Nähe, die Affinität zum Antisemitismus gegeben, in dieser Vorstellung, nämlich dass im Tausch, dass genau da das Problem liegt und dass quasi es da eine Art parasitäre Schmarotzer und Betrüger geben, die im Tausch andere um ihren gerechten Lohn, ihre gerechten Arbeit bringen. In seinen utopischen Vorstellungen, lässt sich weiter konstatieren, zeigt sich in meiner Meinung nach eine Art romantische Idealisierung einerseits der körperlichen Arbeit, andererseits der kleingemeinschaftlichen, handwerklichen Produktion. Für mich völlig unverständlich ist es dann eben auch, aber das könnte man vielleicht auch aus diesem Neid gegen diejenigen, die die Produktionsmittel haben, die anscheinend überhaupt nicht arbeiten müssen oder sowas, ist hier auch eine Ablehnung jeglicher Erleichterung der Arbeit, indem man sich zurückzieht in sein eigenes kleines Dorf und dort vor sich hin werkelt. Das ist übrigens nicht nur kleindörflich, das ist eben auch die kleinbürgerliche Theorie oder Standpunkt des Kleinbürgertums, die oft das an dem großen, komplexen System der Welt da draußen kritisieren und sich eben auf ihren kleinbürgerlichen Standpunkt zurückziehen, der Quintessenz lautet, alles soll so bleiben, wie es ist. Dann dazu, was auch aktuell zu beobachten ist, eben auch zu kritisieren ist, das sind die sogenannten Tauschringe, die sich nicht immer explizit, aber oft auf Proudhon berufen. Es heißt nur anders, aber es geht meistens nicht mehr ab, sondern als im herkömmlichen Kapitalismus, sondern ich muss dort genauso etwas geben, wenn ich etwas haben will, und ich kann auch nur etwas haben, wenn ich eben vor etwas eingebracht habe in diese Tauschbanken. Auch das geht eben vielen eben auf Proudhon zurück. Dann zu seinen Vorstellungen seiner ökonomischen Evolution. Da lässt sich dazu sagen, dass es so ist, dass der Staat bei ihm rein äußerlich gedacht wird und repressiv und quasi nichts mit der eigentlichen Gesellschaft, dem Produzieren zu tun hat und es mal eben so quasi überhaupt nicht vorkommt und sich deswegen dieses Bankprojekt, was er hat, sich quasi natürlich rausentwickelt und so, was natürlich eine ziemlich verquere Vorstellung ist. Genau, nach Proudhon, dem Urvater des Anarchismus, wird es im nächsten thematischen Block um Michael Bakunin geben, eine der wesentlichen Figuren in der Internationalen Arbeiterassoziation, und dazu passend spielen wir jetzt das folgende Lied. So, das war die Internationale, die das Menschenrecht erkämpft. Das ist eine gute Überleitung zu unserem nächsten anarchistischen Theoretiker, Mikhail Bakunin. Mikhail Bakunin, 1814 bis 1876, hat nicht nur theoretisch gewirkt, sondern eben genau, er war einer der Mitbegründer dieser Internationalen, als sie noch nicht, die Internationale Arbeitervereinigung, als sie noch nicht gespalten war. Der hat mit Marx zusammen dort gearbeitet, hat übrigens auch Marx Kapital ins Russische übersetzt. Und sonst eben, das sie ihm sagen, quasi der Leitspruch, den wir uns eben rausgesucht haben, wie auch bei Proudhon wir das hatten, könnte für ihn gelten, jedem der Vollertrag seiner Arbeit, so als Quintessenz quasi der bakuninschen Vorstellung. Und zwar, das passt auch wiederum zur Internationalen, er fängt wie auch im Traditionsmarxismus eigentlich grundsätzlich damit an, dass er die Ausbeutung der Arbeit kritisiert. Das steht bei ihm im Mittelpunkt. Nicht mal wie bei Proudhon, das Privateigentum, sondern jetzt geht es um die Ausbeutung der Arbeit. Wer beutet da wen aus? Das ist natürlich auch ganz klar. Es gibt zwei Klassen, eine produktionsmittelbesitzende Klasse, die dann die ehrliche Arbeit derjenigen ausbeutet, die keine Produktionsmittel haben und quasi den Profit, den Extraprofit einstreicht. Aber links jetzt, das ist dann vielleicht auch ein bisschen quasi die Schwerpunktverschiebung hin zum Marxismus. Als Anarchist eben bezieht er das hauptsächlich auf den Staat, Bakunin, und dazu habe ich einen passendes Zitat von ihm. Das privilegierte und in sehr wenigen Händen konzentrierte Kapital ist zur gegenwärtigen Stunde die Seele jedes politischen Staats geworden, der, durch sich selbst finanziert, ihm dafür unbegrenztes Recht sichert, die Arbeit der Völker auszubeuten. Ich denke, da braucht man nicht viel mehr zu sagen. Das ist, was man aus dem klassischen Anarchismus und Marxismus kennt. Allerdings, was eben im Zentrum steht, ist hier der Staat, der eine ganz, ganz zentrale Stellung einnimmt und der quasi dieses Ausbeutung der Arbeit, dieses Ausbeutungssystem absichert. In seinen Vorstellungen, oder man könnte sagen, in seinen utopischen Vorstellungen, was denn anders werden soll, ist bei ihm so, dass natürlich ganz klar abgeleitet aus der Klassengesellschaft die Produktionsmittel irgendwie in den kollektiven Besitz der Produzentinnen und Produzenten selber übergehen soll. Er stellt sich darunter, auch das ist wiederum ein Gegensatz, der sich herausarbeiten lässt zu Proudhon, eine industrielle, selbstverwaltete Produktion vor, also nicht mehr kleine dörfliche Gemeinschaften von Handwerkern. Dann, wie es bei ihm dann aussieht, ist aber trotzdem noch so, dass es eine finanzielle Entlohnung gibt, und zwar eine finanzielle Entlohnung des einzelnen Arbeiters oder der einzelnen Arbeiterin, und zwar durch eben dieses Kollektiv, was eben selbstverwaltet diesen Betrieb oder die bestimmten Betriebe eben dann leitet. Und die Bezahlung orientiert sich an der Arbeitsleistung des Einzelnen. Also es gibt keinen Grundlohn oder so. Was noch ganz wichtig für ihn ist, was eine seiner zentralen Forderungen dann ist, ist die Abschaffung des Erbrechts, um eben genau dieses abzusichern, durch die Produktionsmittel. Zu seinen Revolutionsvorstellungen lässt sich relativ kurz zusammenfassen. Und zwar ist es ihm so, dass er viele kleine Geheimorganisationen gegründet hat und auch mitgewirkt hat, die dann an den bestimmten Stellen, an denen es schon brodelt in der Gesellschaft und so weiter, Aufstände provozieren sollen, die Massen dann quasi damit mit anleiten sollen oder so, das kann man schon durchaus so sagen. Und abschließend nur ein Zitat von ihm dazu. Die Gesellschaft ist wie ein einziger Körper, ein fest zusammengeschlossenes Ganzes, das vom Zentralkomitee, das wären dann eben diese Geheimorganisationen, geleitet, einen ständigen, verborgenen Krieg führt gegen die Regierung. Ja, und der Kopf dieses Zentralkomitees sollte nach seinen Vorstellungen selbstverständlich er selber sein, Mikhail Bakunin, der von der Vorhersehung zur Befreiung der Menschheit Berufene. Das ist übrigens ein Originalzitat von ihm. Seine theoretischen Schwächen hat Tamo bereits angedeutet. Auch er konzentriert sich in seiner sogenannten Kapitalismuskritik auf einen bestimmten Aspekt des Kapitalismus, die Ausbeutung der Arbeit, wie er es bezeichnet, aber eben nicht auf die Grundkategorien von Arbeit, abgespaltene Reproduktionssphäre, Warenproduktion oder Geld. Das haben wir ja auch bereits ausgeführt, dass für ihn auch eine Entlohnung in Geld halt nur nach dem Ideal des gerechten Lohns ausgerichtet den Zustand der Anarchie für ihn kennzeichnet. Daraus ablesen lässt sich natürlich auch wieder ein sehr personalisierter Herrschaftsbegriff. Die Kapitalisten sind halt die Ausbeuter, so wie sie für Proudhon die ungerechtfertigten Eigentümer und Räuber waren. Das Kapital wird nicht als soziales Verhältnis beschrieben, in dem alle Menschen eingebunden sind und, wie Peter das in der Einführung bereits deutlich gemacht hat, ihre Rollen als Charaktermasken erfüllen. Zur Utopievorstellung von Bakunin ist, wie Tamo das auch bereits angedeutet hat, zumindest zu sagen, dass er die industrielle Produktion als gegeben quasi anerkennt und sich halt eine fortgeschrittene Selbstverwaltung vorstellt, aber auch in diesem Bereich Kapitalismus nicht als dynamischen Prozess verstehen kann. So kommt er auch zu keiner Kritik des Marktes, zu seiner Vorstellung, dass die Fabriken zwar selber verwaltet werden, aber weiterhin Waren produzieren und miteinander auf dem Markt konkurrieren. Nur halt mit unter der Prämisse, dass es einen gerechten Lohn geben soll und keine Ausbeutung der Lohnarbeit. Und diese Arbeit, die für ihn so im Mittelpunkt steht, idealisiert er auch, wie in folgendem Zitat deutlich wird. Er schreibt, es geht dem Anarchismus darum, in ökonomischer und sozialer Hinsicht jedem, im Maße seiner persönlichen Energien und Fähigkeiten, die für alle tatsächliche Möglichkeit zu bieten, sich zu den größten Höhen der Menschheit zu erheben, zuerst durch Erziehung und Unterricht, dann durch die eigene Arbeit eines jeden in freier Assoziation. Eine Arbeit, die zugleich Muskel- und Nerven-, Hand- und Kopfarbeit ist und die als legitime Quelle alles individuellen, aber nicht erblichen Besitzes, als die Hauptquelle aller politischen und sozialen Rechte betrachtet werden wird. Also Arbeit als einzige Quelle von sozialen Rechten. Und wie er diesen Zustand herbeiführen wird, hat Tamo auch schon einiges zu gesagt. Er wendet sich zwar gegen die sozialdemokratische Vertretung der Menschen, aber plant trotzdem eine avantgardistische Lenkung der Revolution. was auch aus anarchistischer Sicht als hierarchisch zu kritisieren ist. Und bevor wir im nächsten Block weitermachen mit Piotr Kropotkin und dem kommunistischen Anarchismus, ein Lied von Tokotronik, in dem wir auch eine Aussage von Kropotkin wiederentdeckt haben. Das war gerade Alles in allem von Tokotronik. Und in diesem Lied haben die drei Jungs von Tokotronik auch einen Teil eines Zitates von Piotr Kropotkin verwendet. Und zwar das Alles für alle, was auch bei aktuellen sozialen Bewegungen eine äußerst beliebte Parole ist. Zu Piotr Kropotkin und seiner Theorie des kommunistischen Anarchismus. Zuerst noch zu seiner Person. Er kam auch aus Russland, wie Bakunin, und lebte von 1842 bis 1921 und war vor allem Naturwissenschaftler in erster Linie und in zweiter Linie anarchistischer Theoretiker. Sein Leitspruch war: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Alle Dinge für alle Menschen, weil alle Menschen sie nötig haben. Oder kurz gesagt, alles für alle. Seine Kapitalismuskritik orientiert sich nicht an Eigentum oder Ausbeutung der Arbeit, sondern an der Lohnarbeit selber. Es geht für ihn in erster Linie nicht darum, wie der produzierte Mehrwert verteilt wird, sondern dass er überhaupt durch die Form der Lohnarbeit in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen entsteht. Er schreibt dazu: Das Übel der gegenwärtigen Produktion besteht nicht darin, dass der Mehrwert der Produktion dem Kapitalisten zufällt. Das Übel liegt darin, dass es einen Mehrwert geben kann. Denn damit es einen Mehrwert geben kann, ist es notwendig, dass Männer, Frauen und Kinder gezwungen sind, ihre Arbeitskraft für einen Lohn, der gegenüber dem Werte dessen, was sie produzieren und namentlich dessen, was sie zu produzieren imstande wären, verschwindet, zu verkaufen. Aus dieser Kritik des Kapitalismus, den er als System der Lohnarbeit auffasst, entwickelt er auch seine Forderung, dass das Recht auf Wohlstand eigentlich der Kernpunkt einer sozialen Revolution sein müsste und auf keinen Fall das Recht auf Arbeit, das in seinen Worten günstigstenfalls ein industrielles Zuchthaus darstellen würde. Ebenso wie Bakunin geht auch Kropotkin von einem kollektiven Besitz an Produktionsmitteln aus. Das heißt, die Fabriken und andere Produktionsmittel werden von den Produzenten selbst verwaltet. Er legt allerdings noch einen höheren Wert auf die Vorteile moderner Produktion und moderner Technik, wenn er formuliert, dass es darauf ankommt, einen Luxus und einen Wohlstand für alle mit den Möglichkeiten der modernen Industrie zu produzieren. In der Frage der Konsumption, also der Verteilung, unterscheidet er sich jedoch weitgehend auch vom kollektivistischen Anarchismus Mikhail Bakunins, was auch die Kennzeichnung seiner Theorie als kommunistischen Anarchismus rechtfertigt. Er geht von einem freien Konsum für alle aus und kritisiert auch die mutualistischen und kollektivistischen Vorstellungen, die in der Geschichte des Anarchismus dem kommunistischen Anarchismus vorangegangen sind. Zum Mutualismus schreibt er zum Beispiel: Wie will man den Teil abschätzen, der von den Reichtümern, an deren Anhäufung wir alle mitarbeiten, auf den Einzelnen fällt? Eine zukünftige Gesellschaft muss die Idee des Entlohnens der Arbeit aufgeben. Es bleibt nur eins, die Bedürfnisse über die Leistung zu stellen. Darin enthalten eine klare Absage an Proudhons Vorstellungen, die Kropotkin auch als Zettelwirtschaft lächerlich macht. Zur Revolutionsvorstellung Kropotkins ist noch zu sagen, dass er keine Tauschbank, also keinen evolutionären Austritt vorsieht, aber auch nicht die gewaltverherrlichen Aufstandsvorstellungen von Mikhail Bakunin teilt. Für ihn geht es um eine dauerhafte und langfristige Organisierung. In seinem Werk Syndikalismus und Anarchismus schlägt er als Form die Gründung revolutionärer gewerkschaftlicher Vereinigungen vor. Über die Rolle der Revolutionäre schreibt er: Zur Verwirklichung der Gleichheit gehören viele Jahre, viele partielle Ausbrüche, die man beschleunigen muss. Der Aufstand kann nicht von den Revolutionären gemacht werden, sondern sie müssen die unzufriedenen Elemente miteinander verbinden, kurz auf jede Weise helfen. Also auch ein deutlicher Unterschied zu den verschwörungstheoretischen Vorstellungen von Mikhail Bakunin. Aber nun zur Kritik an Kropotkin. Meiner Meinung nach Kropotkin hoch anzurechnen, dass er zumindest, dass für seine Zeit, die Umgebung, man denkt auch an das Russland zurück, in dem er gelebt hat, eben, ne? Vor allem in zweiter Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass er durchaus an einigen Punkten seiner Kritik der Lohnarbeit und des Lohnsystems, wie es ja auch Marx formuliert hat, durchstößt. Und quasi eine fundierte Kritik wäre bei Kropotkin meiner Meinung nach an einem anderen Punkt anzusetzen, der davon nicht zu trennen ist. Und zwar geht Kropotkin ganz, ganz oft davon aus, oder grundsätzlich muss man eigentlich sagen, von einer angeblich guten menschlichen Natur, die dann vom System entfremdet wird. Dazu will ich zunächst ein kurzes Zitat bringen, wo er das meiner Meinung nach ziemlich gut beschreibt. Und zwar schreibt er, dass weder die zermalmende Kraft des zentralistischen Staates noch die Lehren vom gegenseitigen Hass und erbarmungslosen Kampf konnten das Gefühl der Solidarität der Menschen ausrotten, das im Geist und Herz der Menschen tiefe Wurzeln geschlagen hat, weil es von unserer ganzen Entwicklung großgezogen worden ist. Hier zeigt sich, denke ich, eine Verschiebung. Also A, was ich sagte, was man ihm anrechnen muss, dass er durchaus eine Kritik auch an Arbeit, schrägstrich eher Lohnarbeit hat. Andererseits, was er übernimmt, ist es, dass quasi die Gesellschaft für ihn was anderes ist, als der Staat, als das Kapital oder was, dass dies quasi am Gegenüber steht. Das System steht dem der Gesellschaft, bei ihm und damit dem Menschen, der an sich und immer gut und solidarisch ist, gegenüber. Das ist ein bisschen eine Ähnlichkeit, wie es zum Beispiel bei Bakunin oder auch bei anderen ist. Das steht eben doch dem Menschen etwas anderes gegenüber. Hier keine Personen, keine direkten Personen, dafür Institutionen. Dann ganz grundsätzlich natürlich von dieser These wenig zu halten, dass der Mensch angeblich gut ist und quasi das Geist und Herz der Menschen und so weiter von irgendwem anders erst verdorben werden oder so. Das blendet eben nämlich das Mittun der einzelnen Menschen an ihren gesellschaftlichen Verhältnissen ziemlich aus. Daraus abgeleitet, in seiner Vorstellung, eben seiner Anarchie, das heißt, oder seine Kommunismusvorstellung, er benutzt beide Worte, ist für ihn auch quasi die natürliche Lebensform. An anderen Stellen, die wir jetzt hier nicht eingehen, sieht er da sogar Ähnlichkeiten zum Tierreich und zieht da Sachen heran. Dazu noch kurz, jetzt zu dieser Anarchie, jetzt natürlich Lebensform, ein Zitat. Da der Mensch nicht alleine lebt, entwickeln sich in ihm für die Erhaltung der Gesellschaft und der Vermehrung der Rasse nützliche Gefühle und Gewohnheiten. Ohne gesellschaftliche Gefühle, ohne solidarische Betätigung, wäre das gemeinschaftliche Zusammenleben absolut unmöglich gewesen. Diese Gefühle sind nicht aus den Gesetzen entstanden, sondern allen Gesetzen vorangegangen. Zitat Ende. Gerade das Letzte, denke ich, ist da dem Zusammenhang sehr interessant. Und zwar für ihn geht das eben allen Gesetzen voran. Das heißt, die Leistung des einzelnen Individuums und so weiter, die kommt bei ihm eben nicht vor. Das heißt, die Menschen sind von Natur aus quasi vernünftig, solidarisch und würden sie nur nicht von was auch immer von außen daran gehindert werden, würden sie die perfekte für ihn Anarchie oder Kommunismus quasi von selber einrichten. Das heißt, der Mensch ist in dem Sinne aus seiner eigenen Verantwortung gelassen. Und dann bleibt es nur, so wie Alex ja auch skizziert hat, dann natürlich an dieser Linie natürlich auch logisch über, dass man dann natürlich nur noch zu einer revolutionären Organisierung aufrufen muss, ob das nun anarcho-syndikalistisch für ihn ist oder wie anders, und muss sich von diesen äußeren Gräueln befreien. Da denke ich, im Schlussteil sagen wir noch ein bisschen dazu, da sind wir, denke ich, entschieden der Meinung, dass das nicht so ist und man den Menschen nicht so einfach auf seine Verantwortung entlassen kann. Die neue Eiszeit von Indigo Grau, wie im Refrain beschrieben, Arbeit, Konsum, Schlaf. Um die Wege aus dieser Eiszeit herauszukommen, die ja der klassische Anarchismus vorschlägt, noch zum Abschluss einmal zusammenzufassen, mache ich das einfach. Zur Erinnerung. Proudhons Hauptkritik galt dem Privateigentum an Produktionsmitteln. Sein utopischer Entwurf, der sogenannte mutualistische Anarchismus, sah individuellen Besitz und gerechten Tausch vor. Zur Erreichung seiner Ziele propagierte er die Gründung von Tauschbanken, Tauschringen und Ähnlichem. Bakunin hingegen polemisierte in seiner ökonomischen Kritik hauptsächlich gegen die Ausbeutung der Lohnarbeit und fordert folgerichtig einen individuell angemessenen und gerechten Lohn. Dieser soll dadurch erreicht werden, dass die Produktionsmittel durch Aufstände angeeignet werden, in kollektiven Besitz übergehen und das Kollektiv dann die Entlohnung seiner Produzenten vornimmt. Kropotkins kommunistischer Anarchismus geht über die ersten beiden Entwürfe hinaus und möchte sowohl die Produktion als auch den Konsum vergesellschaften. Und zwar nach der Parole, jeder nach seinen Fähigkeiten, jeden nach seinen Bedürfnissen. Zum Schluss will ich kurz versuchen aufzuzeigen, welche fundamentalen Fehler diese gängigen anarchistischen Theorien begehen und eine dem Format dieser Sendung geschuldet natürlich beschränkten Ausblick liefern, was eine ernstzunehmende, kritische Theorie der Gesellschaft zu leisten hätte. Zunächst einmal fällt auf, dass die hier vorgestellten Theoretiker Kapitalismus, den alle drei erklärtermaßen kritisieren und überwinden wollen, eben nicht als einen dynamischen, dialektischen Prozess wahrnehmen, der den Individuen nicht rein äußerlich gegenübertritt und diese quasi von oben herab beherrscht oder unterjocht. Sie, eben alle drei auch, gehen von einem teilweise sogar noch rein personal vorgestellten, starren System aus, gegen welches es zu revoltieren gelte und was sich quasi abstoßen, überwinden ließe. beziehungsweise den man einfach sozusagen evolutionär entgleiten könnte. Gesellschaftliche Vermitteltheit oder auch Determiniertheit, also Vorbestimmtheit und gesellschaftliche Vermittlung, die immer auch aktiv von den Gesellschaftsmitgliedern vollzogen werden muss und so alle Lebensbereiche affiziert, also berührt und gleichzeitig von eben diesen ausgehend erst konstituiert wird, diese bilden zusammen ein negatives Ganzes, welches weder überhistorisch, also quasi natürlich, noch rein fiktiv oder gar von bestimmten Interessengruppen oder Ähnlichem installiert worden wäre. Radikale Gesellschaftskritik muss also immer den einzelnen Menschen, das Individuum und seine Subjektform in den Blick nehmen, sowie die Dialektik zwischen dem Individuum und der Fetischisierten, also einem als natürlich und unveränderbar erscheinenden Gesellschaft berücksichtigen. Dies impliziert, dass das kategoriale Geschlechterverhältnis auf einer grundsätzlichen Ebene mit einzubeziehen ist, was keiner der großen anarchistischen Klassiker jemals getan hat, es noch kaum sogar thematisiert hat, und eben dieses Geschlechterverhältnis, dessen genuine Vermitteltheit mit der abstrakten Arbeit und dem Wert ist herauszustellen. Ebenso dürfen Rassismus, Sexismus und speziell der Antisemitismus als eine, wie es der Leipziger Gesellschaftskritiker Martin Dornis einmal bezeichnet hat, als eine Ideologie besonderer Qualität, dürfen nicht als Nebenwidersprüche abgetan werden und auch nicht von einem ökonomischen Verhältnis abgeleitet werden, sondern ihre Eigenlogik, seine psychische Implikationen sowie ihren Zusammenhang mit der negativen Gesamtvergesellschaftung sind zu reflektieren. Diesen Zusammenhang sei noch erwähnt, weil dies auch und gerade in der Linken eine lange Tradition hat, dass vor allem bei Bakunin eindeutige und krasse antisemitische Vorstellungen zu finden sind. Auf Proudhons Nähe zum antisemitischen Kapitalisten- und Spekulantenkritik haben wir bereits kurz hingewiesen. So sieht Bakunin beispielsweise einen Zusammenhang zwischen den Rothschilds und Marx und bezeichnet gelegentlich die, Zitat, gesamte jüdische Welt als ein Blutegelvolk, einen einzigen fressenden Parasiten. Ja, besser hätten es deutsche Antisemiten auch nicht ausdrucken können. Abschließend bleibt anzumerken, dass kritische Theorie höchstens Anknüpfungspunkte, jedoch keine grundlegenden Ansätze im klassischen Anarchismus finden kann. Besser leben, das arbeitskritische Magazin. Dies war eine Sonderausgabe unseres arbeitskritischen Magazins zum Thema Anarchismus. Tammo Jansen und Alexander Neupert von der Osnabrücker Initiative zur Förderung gesellschaftskritischer Inhalte. Tammo Jansen und Alexander Neupert haben sich in dieser Besser-Leben-Sendung auseinandergesetzt mit den Vorstellungen einiger sogenannter anarchistischer Klassiker. Und zwar konkret mit den Konzeptionen von Pierre-Joseph Proudhon, von Mikhail Bakunin und von Piotr Kropotkin. Tja, Tammo und Alex, also dafür sage ich danke. Ich bedanke mich nun bei euch. Ja, gern geschehen, Peter. Gern geschehen, wenn es der Wahrheitsfindung dient.